3. Gespräche in der Klasse. C. Hör den Dialog und ergänze. Послушай диалог и заполни пропуски. Liest du gern? Nein, ich sehe gern fern. Liest du keine Zeitungen? Nein, aber ich lese Computerzeitschriften. Spielst du gern Computer? Ja klar, ich spiele jeden Tag. Und wann triffst du deine Freunde? Am Wochenende. Von Montag bis Freitag habe ich keine Zeit.